Vortrefflichkeiten. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Mund und Härte, Ohr und Blicke können nicht bei seinem Glücke, da sind billig vollgetrun. Mund und Herze, Ohr und Blicke können nicht bei seinem Glücke, da sind billig vollgetrun. Da sind billig vollgetrun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun, machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun.